Wenn nun das Versprechen vom ersten der beiden Male eintrifft, schicken wir gegen euch Diener von uns, die eine starke Gewalt besitzen. Sie dringen zwischen den Wohnstätten hindurch ein, und das ist ein Versprechen, das sicher ausgeführt wird.